Zwischen 6 und 10 hatte alles in meiner Welt etwas Lebendiges und Glühendes für mich. Ich trieb mich gern in dem großen Garten hinter unserem Haus in England herum. Das war an manchen Stellen ein wirklich schöner Garten mit Rosen und Staudenbeeten oder auch schattigen Ecken, in denen nichts angepflanzt war. In anderen Teilen, in denen Kartoffeln und Karotten wuchsen, wirkte er dagegen eher nüchtern und praktisch, wie Montagmorgen. Montagmorgen war nämlich Waschtag, und meine Mutter und Großmutter hatten den ganzen Vormittag mit der Wäsche zu tun, unterstützt von einer komischen alten Bottichwaschmaschine, die unter Rumpeln und Geächze ihren Dienst versah. Wenn ich jetzt in meiner Vorstellung durch diesen Garten gehe, weiß ich noch genau, wie jede Stelle, jede Ecke sich anfühlte. Die Lebendigkeit jeder Einzelheit hat sich nicht nur meinem visuellen Gedächtnis, sondern meinem ganzen Körper eingeprägt. Ich fühle, auch körperlich, die feuchte Kühle der Südostecke im Schatten des Zauns und des Hauses. Rhododendronbüsche wuchsen da, und es lag ein Hauch von Einsamkeit über diesem Ort. Ich fühle auch die erhöhte sonnige Stelle weiter unten an der Südseite, wo Rosen standen und ein Teil mit Platten ausgelegt war für die Sonnenstühle. Nach Süden schloss sich das strahlend bunte Staudenbeet an, das etwas so Fröhliches hatte. Dann kam der große Gemüsegarten, eingefasst mit Johannis- und Stachelbeerbüschen, die im Sommer üppig und einladend, im Winter dagegen trostlos und verloren wirkten. Und so war eins wie das andere im ganzen Garten. Als ich dann größer wurde, musste auch ich lernen, dass die Welt aus leblosem, geistlosem Stoff besteht. Das Gefühl der lebendigen Verbundenheit mit der Welt wurde verschüttet. Ich erfuhr, dass man in dieser Welt nur weiterkommt, wenn man aggressiv auf seinen Vorteil bedacht ist. Denn die Welt da draußen ist ein Dschungel, in dem nur das Gesetz von Zähnen und Klauen zählt. Ich vergaß, dass ich einen Körper habe. Oh, sicher, wenn jemand mich gefragt hätte, hast du einen Körper, dann hätte ich gesagt, sei nicht albern, natürlich habe ich einen, siehst du doch. Aber ich lebte doch so sehr in meinem Kopf, dass ich vergaß, meinen Körper zu fühlen, in ihm zu leben. Wenn wir 6 oder 8 sind, fühlen wir unseren Körper jederzeit, und wir fühlen die Welt durch ihn. Es wird uns vielleicht erst viel später bewusst, wenn wir dieses Gefühl verloren und wiedergefunden haben. Und wenn wir es wiederfinden, kommen auch die verlorenen Erinnerungen zurück und mit ihnen das Gefühl einer lebendigen Welt. Mit 17 verliebte ich mich in die Physik, nachdem ich »Der Weltenraum und seine Rätsel« gelesen hatte, ein in den 30er Jahren von Sir James Jeans, einem der großen Physiker jener Zeit, verfasstes Buch. Jeans sagte, die Physiker des 20. Jahrhunderts erforschten nicht mehr bloß geistlose Materie, sondern läsen den Geist des Universums. Von ihm stammt der denkwürdige Satz, dass die Materie des Universums eher etwas von verdichtetem Denken hat als von totem Stoff. Als ich das las und darüber nachdachte, empfand ich für einen Augenblick wieder die staunende Freude eines Kindes in seiner Welt. Ich fühlte die Welt als etwas Lebendiges, von dem Leben und Zuneigung zu mir hin ausstrahlten. Ich erinnere mich an den Augenblick, in dem ich beim Lesen dieses Buchs die Quantentheorie entdeckte. Ich saß im Garten unter einem Apfelbaum, den ich besonders liebte. Es muss wohl im zeitigen Frühjahr gewesen sein, denn der Baum stand in voller Blüte, und als ich durch die Blüten hinauf in den blauen Himmel blickte, empfand ich wieder, nur für einen Augenblick, dass die Welt rings um mich her lebte und fühlte. Da fiel die Entscheidung, dass ich an der Universität Physik studieren wollte. Eine Zeit lang murmelte ich überall ständig »Quantentheorie, Quantentheorie« vor mich hin, was in den Augen der Mädchen vermutlich nicht gerade für mich sprach. Meine Liebe zur Quantenphysik war eine Liebe zur Welt und der Wunsch, ihre Lebendigkeit wiederzufinden. Aber als ich dann an der Universität war, wurde ich nur enttäuscht und entmutigt und verlor meinen Weg. Mir wurde klar, dass die Physiker glaubten, die Physik habe bewiesen, dass es im Universum keinen Geist und kein Fühlen gibt. Sie suchten es dort nicht mehr, wie Jeans es getan hatte. Immer noch auf der Suche nach der lebendigen Welt wandte ich mich der Molekularbiologie zu. Es war eine ungeheuer aufregende Zeit. Mit fast religiöser Inbrunst glaubten die Menschen, sie hätten entdeckt, dass das Geheimnis des Lebens nichts als Chemie sei. 4 weitere Jahre lang versuchte ich, Leben in der Biologie zu finden, aber die lebendige Energie des Liebens und Fühlens schien sogar aus dem Studium des Lebendigen verbannt worden zu sein. Jetzt fragte ich, was ist Bewusstsein? Ich las eine Wagenladung spiritueller Bücher, Ramana Maharshi, Krishnamurti und so weiter. Zwar fand ich die Verheißung einer neuen Vision in diesen Büchern, aber gleichzeitig wurde ich immer wütender und verzweifelter. Diese Vision war offenbar tot und erledigt in der Welt, in der ich lebte. Ich glaube, dass ich, wenn ich so zurückschaue, am Rand einer tiefen Depression aus Selbsthass und Welthass stand. Ich glaube, dass auch viele deiner Freunde, Vanessa, in derselben Verfassung sind. Bitte sag ihnen, gebt nicht auf.